Grüß Gott. Grüß Gott. Sie sind heute neu zu uns auf die Station gekommen. Ja. Warum kommen Sie denn zu uns? Normal, in meine die Seite. Vor 2 Wochen. Es ist ein alltägliches Gespräch, das Dr. Thorsten Radons führt. Ein Patient ist mit Atembeschwerden in die Kreisklinik Erding bei München eingewiesen worden. Der Patient ist nicht mit Deutsch als Muttersprache aufgewachsen. Deswegen ist es für den Internisten nicht ganz einfach, etwas über die Krankheitsgeschichte zu erfahren. Müde ist so, wenn ich bin, so 10 Meter laufen. Thorsten Radons kennt die Diskussionen darüber, dass die Qualität deutscher Krankenhausmedizin besser messbar und transparenter werden soll. Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe von der CDU will ein zentrales Qualitätsinstitut einrichten und sogenannte Rankings, also Qualitätsvergleiche. Auch der Deutsche Ärztetag, der heute in Düsseldorf begonnen hat, diskutiert bis zum Wochenende über solche Themen. Der Internist Thorsten Radons aus Erding verfolgt die Debatten mit zwiespältigen Gefühlen. Ich habe dabei ein ungutes Bauchgefühl, weil ich eigentlich erlebe, dass die Dinge, die da vielleicht, sagen wir mal, in der Industrie bewährt sind, sich nicht so ohne weiteres auf das Gesundheitswesen übertragen lassen. Der Begriff Qualitätsmanagement hat sich tatsächlich vor etlichen Jahrzehnten vor allem in der Autoindustrie durchgesetzt. Die Behandlung kranker Menschen in einer Klinik sei aber etwas anderes als die Montage von Autos in einer Werkhalle, sagt Thorsten Radons. Ich habe eine Werksbesichtigung bei Audi in Ingolstadt gemacht und da läuft dann ein gleichförmiges Auto dadurch. Jedes Auto hat an derselben Stelle den Schweißpunkt, jedes Auto hat an derselben Stelle das Scharnier, jedes Auto hat an derselben Stelle den Kabelstrang verlegt. Am Ende des Prozesses steht ein fertiges Auto. Sie haben unterschiedliche Farbe, das eine hat ein Schiebedach, das nächste hat vielleicht noch Accessoires wie Leichtmetallfelgen oder Spoiler dran. Das macht den Unterschied bei den Autos, aber der Kern ist natürlich gleich. Der Bauplan ist gleich. Beim Menschen ist es so, es gibt natürlich einen allgemeinen Bauplan, das ist die Anatomie, aber jeder Mensch ist für sich, da wir natürlich auch ein Wesen haben, ist unterschiedlich. Die Frage, was ist gute Qualität für alle Patienten, die die Bundesregierung stärker in den Mittelpunkt stellen will, geht nach Ansicht des Arztes grundsätzlich in eine falsche Richtung. Ihm ist die Frage wichtiger, was ist gut für den jeweiligen einzelnen Patienten? Deswegen hält Thorsten Radons die Einführung eines zentralen Qualitätsinstituts oder von Krankenhausrankings nicht für einen Fortschritt. Ob das Gesundheitswesen verbessert oder auch das Krankenhauswesen, das bezweifle ich doch stark. Rund 600 Kilometer entfernt von Erding hat in Berlin Josef Hecken seinen Arbeitsplatz. Er ist der Vorsitzende des gemeinsamen Bundesausschusses Ärzte, Krankenkassen und Krankenhäuser. Dieses Gremium kenne nur wenige Bürger, obwohl es die mächtigste Institution im deutschen Gesundheitswesen ist. Hecken hat sich für die nächsten Jahre einiges vorgenommen. Er will Qualitätsberichte, die Krankenhäuser jetzt schon veröffentlichen müssen, auch für den ganz normalen Durchschnittspatienten lesbar machen. Wir haben ja heute die Krankenhausqualitätsreporte, die etwa 300 Parameter auflisten, ungewichtet nebeneinander schreiben, sodass der Einzelne kaum etwas damit anfangen kann. Diese Qualitätsreporte sollen in Richtung eines echten Krankenhausrankings verdichtet werden, sodass der Einzelne also bei Hüftendoprothetik oder was auch immer dann wirklich auf der Basis belastbarer, nachvollziehbarer Daten nachschauen kann, wo eben beste Behandlungsqualität in welchem Krankenhaus gewährleistet ist. Der Chef des gemeinsamen Bundesausschusses hofft, wenn es wirklich gut verstehbare Qualitätsvergleiche gibt, dann wird dadurch der Druck der Patienten auf Krankenhäuser größer, noch besser zu arbeiten. Vor allem hofft Hecken aber darauf, dass die Kliniken sich auf bestimmte Leistungen konzentrieren, bei denen das jeweilige Krankenhaus laut Ranking besonders erfolgreich ist. Längerfristig wird dann eben auch Krankenhausplanung an Qualität und an Qualitätsmaßstäben orientiert, in der großen Hoffnung, dass es damit eben gelingt, Schwerpunkte zu bilden, Häuser, die bestimmte Spezialitäten haben, das auch gut machen, in diesen Bereichen zu stärken und auch insbesondere in ländlichen Regionen Umstrukturierungen vorzunehmen. Umstrukturierungen vornehmen. Das ist eine vornehme Umschreibung dafür, dass durch stärkeren Wettbewerb auch der finanzielle Druck steigt, mit der Folge, dass einzelne Abteilungen oder auch ganze Krankenhäuser schließen. Nach Ansicht vieler Gesundheitsökonomen sind bis zu 20% der Klinikbetten in Deutschland eigentlich überflüssig. Daran möchte auch der Vorsitzende des gemeinsamen Bundesausschusses, Josef Hecken, etwas ändern. Er wünscht sich, dass Krankenhäuser, die keine gute Qualität liefern, weniger oder eventuell gar kein Geld mehr von den Versicherungen bekommen. Weil über die Ökonomie im Prinzip der Betrieb einer Fachabteilung, die eben bestimmte Strukturanforderungen nicht erfüllt und sie deshalb auch keine Vergütung mehr bekommen, unwirtschaftlich wird. Und der goldene Zügel des Geldes sehr häufig das beste Instrument, um solche Qualität dann eben auch durchzusetzen. Im Mittelpunkt stehe aber die Behandlung der Patienten, sagt Hecken. Wenn Fachleute sich mit Daten etwa über die Sterblichkeit oder Statistiken über Infektionen beschäftigen, dann reicht das seiner Ansicht nach bei weitem nicht aus. Was sagt es aus, wenn ich lebend aus dem Krankenhaus komme nach einer banalen oder schwierigeren Operation? Der eigentliche Härtetest ist doch, wie geht es dem Patienten nach 2 oder 3 Jahren? Und da zeigt sich eben sehr häufig, ob der Operateur gut gearbeitet hat oder nicht. Klassischer Beispielsfall bei mir immer Prostatakrebs. Die OP überlebt faktisch jeder. Wer nach 5 Jahren noch lebt, wird auch im Rahmen der Krebsregister gemessen oder nach 10 Jahren. Da gibt es genaueste Erhebungen. Niemand untersucht aber, wie viel Prozent der männlichen Patienten dann eben nach 5 Jahren impotent oder inkontinent sind. Beim Prostatakrebs beispielsweise gebe es klare Hinweise darauf, dass das deutsche Gesundheitswesen noch besser werden kann, sagt Hecken. Viele Männer, die wegen dieser Krebsart operiert werden, leiden später unter Impotenz oder können ihren Harn nicht mehr kontrollieren. Sie werden inkontinent. Wir wissen, je nach Lage der Tumoren ist das bei 30% der Patienten eine unausweichliche Folge, weil bestimmte Nerven durchtrennt werden müssen, die eben die Inkontinenz oder Impotenz verursachen. Bei den anderen 70% ist es eben ein ärztlicher Fehler, weil man eben nicht richtig operiert hat. Und das ist für mich etwas, was für die Menschen noch wichtig ist. Und nicht komme ich nach 10 Tagen dann lebend da raus und ist dann die Anschlussheilbehandlung hübsch. Dabei sind Impotenz oder Inkontinenz bei weitem nicht die schlimmsten Folgen eines Behandlungsfehlers. Das Wissenschaftliche Institut der AOK hat vor einigen Wochen für Aufsehen gesorgt, als es mit einer Statistik an die Öffentlichkeit ging, wonach jedes Jahr rund 19.000 Menschen wegen vermeidbarer Fehler deutscher Krankenhäuser sterben. Bei der Deutschen Krankenhausgesellschaft löste diese Zahl heftigen Protest aus. Siegfried Hasenbein vom Präsidium der Krankenhausgesellschaft fand die Veröffentlichung des AOK-Instituts ausgesprochen ärgerlich. Vor allen Dingen ist es nicht akzeptabel, wenn man Daten, die zum Teil 8 bis 10 Jahre alt sind, einfach auf die heutigen Patientenzahlen hochrechnet und völlig ignoriert, was in diesen letzten Jahren an Qualitätsverbesserungen in den deutschen Krankenhäusern nachweislich passiert ist. Auch die Pläne der Bundesregierung, Listen zu veröffentlichen, auf denen vermeintlich gute Krankenhäuser oben und schlechtere Kliniken unten stehen, hält man bei der Krankenhausgesellschaft für problematisch. Die Qualität einer Krankenhausleistung zu bewerten, zu vergleichen, darzustellen und dann auch laienverständlich darzustellen, ist eine hochschwierige und hochkomplexe Aufgabe. Die aktuell zur Verfügung stehenden Daten, wie zum Beispiel die umfangreichen Krankenhausqualitätsberichte, sind schlichtweg zu unverständlich und zu kompliziert aufgebaut. Das ist für den Laien, für den medizinischen Laien keine große Hilfe. Siegfried Hasenbein betont, dass auch die Krankenhausgesellschaft daran mitarbeiten wolle, dass die Qualität in der Gesundheitsversorgung noch besser wird. Doch Rankings sind seiner Ansicht nach dazu wenig geeignet. Sogenannte Mortalitätsraten beispielsweise, also Daten darüber, wie oft Patienten bei bestimmten Eingriffen sterben, könne man nur verstehen, wenn man auch weiß, wie krank die Patienten waren, die behandelt wurden. Wenn der vermeintliche Erfolg des Krankenhauses in Rankinglisten eingeht mit Mortalitätsraten und Ähnlichem, dann setze ich natürlich einen Anreiz, dass jedes Krankenhaus auf eine möglichst gute Statistik achtet und schwierige und komplizierte und vielleicht weniger aussichtsreiche Fälle nicht mehr annimmt oder durchführt. An verschiedenen Universitäten und an etlichen Instituten suchen Wissenschaftler nach Wegen, wie sich die Qualität in der Gesundheitsversorgung verbessern lässt. Einer von ihnen ist Professor Matthias Schrappe von der Universität Köln. Er hat unter anderem das Aktionsbündnis Patientensicherheit mitbegründet. Die Kritik der Krankenhausgesellschaft an den Zahlen über vermeidbare Todesfälle hält er für eine reine Abwehrreaktion. Die Rechnung, wonach einer von 1.000 Krankenhauspatienten aufgrund einer falschen Behandlung stirbt, was bei 19 Millionen Patienten 19.000 Toten entspricht, sei durch zahlreiche internationale Studien abgesichert, sagt Schrappe. Ja, hochrechnen geht natürlich, denn sehr häufig in unserer Gesellschaft müssen wir ja Phänomene beschreiben und dann nimmt man Stichproben und sagt mit gebotener Vorsicht, auf die gesamte Bevölkerung macht das so und so viel. Auch der Vorwurf, die Basis für solche Hochrechnungen sei alt und unzureichend, greift seiner Ansicht nach nicht. Grundlage seien über 200 Studien aus den vergangenen Jahren, die durchaus noch aktuell seien. Also an den Zahlen kann aus wissenschaftlicher und praktischer Sicht gar kein Zweifel bestehen. Der Kölner Professor bestreite dabei nicht, dass sich in den letzten Jahren viel verbessert hat. Es komme so gut wie gar nicht mehr vor, dass Patienten verwechselt werden oder dass Chirurgen das linke Bein amputieren, obwohl es das rechte hätte sein sollen. Er warnt dabei davor zu glauben, bei vermeidbaren Todesfällen sei immer ein Operateur schuld, der mit dem Skalpell daneben schneidet. Wesentlich höher sei die Zahl der Menschen, die sterben, weil sie mehrere Medikamente bekommen, die untereinander tödliche Wechselwirkungen entfalten. Auch durch Infektionen sterben tausende Patienten, sagt Schrappe. Hier ist eigentlich die größte Zahl von Ereignissen zu sehen und hier ist noch sehr viel Arbeit vor uns. Dafür zu sorgen, dass alle Beschäftigten eines Krankenhauses sinnvolle Maßnahmen ergreifen, um beispielsweise potenziell tödliche Keime zu bekämpfen, sei aber nicht einfach, sagt Schrappe. Ebenso wie es nicht einfach ist zu verhindern, dass ein Arzt ein Medikament verschreibt, das sich mit der Verordnung eines seiner Kollegen nicht verträgt. Sehr viele Menschen, also Ärzte, Pflegende und andere Gesundheitsberufe, sind hier beteiligt, die miteinander interagieren müssen, sich dabei gut verstehen müssen, Kommunikationsfehler, sich missverstehen können, wiederum Kommunikationsfehler, um mal ein Beispiel zu nennen. Sie vielleicht auch gar nicht grün sind, sowas kommt ja unter Menschen auch vor und deswegen vielleicht sich bestimmte Dinge nicht weitersagen. Also man sagt dazu, das sind komplexe Systeme in wirklich ganz besonders ausgeprägtem Maße und von daher entstehen solche Probleme und deswegen ist es auch nicht banal, hier zur Verbesserung zu kommen. Der Internist Thorsten Radons vom Kreiskrankenhaus Erding kennt die Debatte über gefährliche Wechselwirkungen von Medikamenten und über mangelnde Hygiene in manchen Teilen des deutschen Gesundheitswesens. Er desinfiziert sich nach jedem Gang in ein Patientenzimmer die Hände gründlich, so wie es die einschlägigen Leitlinien vorsehen. Ja, solange die Hände das aushalten, macht man das. Professor Matthias Schrappe von der Uni Köln findet es lobenswert, wenn Ärzte wie Thorsten Radons die Hygienevorschriften beachten. Er weiß aber, dass es auch Mediziner gibt, die in die Hände niesen, anschließend Patienten die Hand geben, Türklinken anfassen, wieder in die Hände niesen, wieder Hände schütteln. Auch bei Chefärzten kann man solche groben Verstöße gegen die Grundregeln der Hygiene beobachten. Das habe ich selbst als Krankenhausdirektor gemerkt. Wenn ein Chefarzt das seinen nachgeordneten Kollegen und Kolleginnen nicht jeden Tag vormacht, dann werden die das auch nicht tun. Also selbst bei so einer einfachen Geschichte ist der Teamcharakter des, wie man es macht, man sagt auch Sicherheitskultur dazu, ganz entscheidend. Mehr Qualität und mehr Sicherheit in den Krankenhäusern heißt also nicht in erster Linie, bestimmte Maschinen besser einstellen oder Operationstechniken verbessern. Es geht darum, wie die Menschen sich verhalten und wie sie sich untereinander austauschen. Es ist nicht einfach, man muss nicht einen Schalter umstellen, eine einzige Intervention machen und dann ist alles in Ordnung. Wenn bei diesem Thema verschiedenste Kräfte von den Ärzteverbänden über die Politik bis zu den Krankenversicherungen zusammenarbeiten, dann lasse sich aber viel erreichen, glaubt der Mitbegründer des Aktionsbündnisses Patientensicherheit. Im Straßenverkehr starben in den 1970er Jahren noch mehr als 20.000 Menschen jährlich. Inzwischen sind es nur noch gut 3.000. Ähnliches lasse sich auch im Gesundheitswesen erreichen, glaubt Schrappe. Wenn wir das Analogon zum Straßenverkehr nehmen, wenn wir statt 20.000 nur noch 3.000 haben in einigen Jahren und vielleicht geht es ja auch schneller als 40 Jahre, dann denke ich, haben wir schon unsere Pflicht getan. Und er glaubt, einige der Projekte, die sich die Bundesregierung für die nächsten Jahre vorgenommen hat, könnten etwas dazu beitragen, dass weniger Menschen Opfer von Behandlungsfehlern werden. Ein zentrales Qualitätsinstitut und auch ein Krankenhausranking, bei dem besonders leistungsstarke Kliniken oben stehen, hält Schrappe für eine gute Idee. Ich finde sie grundsätzlich wünschenswert und ich bin auch, was die allgemeine gesellschaftliche Entwicklung angeht, also Freiheit zur Information, der selbstständige Patient, überhaupt der selbstständige Bürger, der Überzeugung, dass es sich gar nicht anders machen lässt. Zu den Einrichtungen, die jetzt bereits in diese Richtung arbeiten, gehört das Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen, kurz AQUA, mit Sitz in Göttingen. Der Prokurist Björn Broge räumt allerdings ein, dass die Krankenhausqualitätsberichte, an denen sein Institut beteiligt ist, derzeit am ehesten für Fachleute verstehbar sind. Sicherlich für, ohne dass man sich da als Patient auch thematisch sehr mit auseinandersetzt, ist das im Moment so nicht einfach zugänglich. Broge hat auch eine klare Vorstellung davon, was für Informationen Patienten sich wünschen. Zum Beispiel darüber, ob eine künstliche Hüfte oder ein künstliches Knie im Schnitt länger hält, wenn eine ganz bestimmte Klinik die Operation vornimmt und nicht eine andere. Das ist sicherlich eines ja der wichtigsten Merkmale, die man gerne wissen möchte. Wie lange hält das, was mir das Krankenhaus einbaut? Und darüber können wir im Moment nichts sagen. Das heißt, da gibt es einfach Lücken. Es gibt Unterschiede zwischen Krankenhäusern, teilweise sogar beträchtliche Unterschiede. Darüber sind sich die meisten Fachleute einig. Allerdings ist es ausgesprochen schwierig, diese Unterschiede so zu beschreiben, dass Patienten ein wirklich korrektes Bild gezeigt bekommen. Das müssen wir in der Messung eben so herstellen, dass man das am Ende auch vergleichen kann, sodass da was Faires rauskommt. Nicht, dass die Krankenhäuser, die nur schwerkranke Patienten behandeln, in der Qualitätssicherung so aussehen, als wenn sie die schlechten Krankenhäuser wären. Und die Krankenhäuser, die nur leichtkranke Patienten behandeln, am Ende dann wie die besten aussehen, es aber gar nicht sind. Denn bei einem 40-jährigen Patienten, der außer einem kaputten Knie keine anderen Probleme hat, ein gutes Ergebnis zu erzielen, ist wesentlich einfacher als bei einem 80-Jährigen, der unter Bluthochdruck, Zuckerkrankheit und Übergewicht leidet. Aber auch wenn ein Ranking auf solche Unterschiede Rücksicht nimmt, müssten Patienten immer erst einmal überlegen, was sie mit der Information machen, die so eine Rangliste bietet, meint der Prokurist des Qualitätsinstituts AQUA. Das sagt ja noch nichts darüber aus, ob dieses Krankenhaus jemals einen Patienten mit meinen Begleiterkrankungen wirklich behandelt hat. Das kann ja sein, dass dieses Krankenhaus, obwohl es im Schnitt das beste Krankenhaus war, so einen Patienten wie mich noch nie behandelt hat. Das heißt, um aussagefähig zu sein, ob dieses Krankenhaus wirklich das Beste für mich ist, müsste man auch eigentlich mehr reingehen. Ja, was bin ich denn für ein Patient? Was brauche ich denn auch? Es kann ja sein, dass das Krankenhaus um die Ecke, wenn ich jetzt keine besonderen Komplikationen habe, auch wunderbar darin ist, normale Patienten zu behandeln und dass das völlig ausreichend ist. Und ich muss nicht in das Spezialkrankenhaus 200 Kilometer weiter weggehen. So, jetzt mal schauen, wen hatten wir eigentlich hier dabei? Thorsten Radons, der an der Kreisklinik Erding als Internist arbeitet, findet es gut, wenn in der Diskussion über Qualität in den deutschen Krankenhäusern eine gewisse Nachdenklichkeit herrscht. Und nicht nur der Austausch polemischer Argumente. Trotzdem verfolgt er die Diskussion mit Skepsis. Also in manchen Dingen ist sicher noch Luft nach oben. Vor allen Dingen, was Patientensicherheit, Hygiene betrifft. Ich glaube, die Probleme, die uns entstehen, sind aber nicht durch mehr auszufüllende Fragebögen oder Qualitätsdokumentationsbögen zu denken. Sie müssen bedenken, dass, wenn ich so einen Bogen ausfülle, ich dafür noch mal 10 Minuten meiner täglichen Arbeitszeit aufwenden muss. Allerdings hat er keinen Zweifel daran, dass die Entwicklung immer weiter in Richtung Qualitätsvergleiche und Rankings geht, auch wenn er selbst solche Instrumente nicht für der Weisheit letzten Schluss hält.